11. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Altes Kaminstück von Heinrich Heine. Draußen ziehen weiße Flocken durch die Nacht, der Sturm ist laut. Hier im Stübchen ist es trocken, warm und einsam, still vertraut. Sinnend sitz ich auf dem Sessel an dem knisternden Kamin. Kochend summt der Wasserkessel längst verklungene Melodien. Und ein Kätzchen sitzt daneben, wärmt die Pfötchen an der Glut. Und die Flammen schweben, weben, wundersam wird mir zumut. Dämmernd kommt heraufgestiegen manche längst vergessene Zeit, wie mit bunten Maskenzügen und verblichner Herrlichkeit. Schöne Frauen mit kluger Miene winken süß geheimnisvoll, und dazwischen Harlekine springen, lachen, lustig toll. Ferne grüßen Marmorgötter, traumhaft neben ihnen stehen Märchenblumen, deren Blätter in dem Mondenlichte wehen. Wackelnd kommt herbeigeschwommen manches alte Zauberschloss, hintendrein geritten kommen blanke Ritter Knappentross. Und das alles zieht vorüber, schattenhastig übereilt. Ach, da kocht der Kessel über und das nasse Kätzchen heult. Ende von Altes Kaminstück, aufgenommen von Patrick Wallace, London.